Wie die südkoreanische Internetzeitung Dongil News berichtete, erhob das außerordentliche Maßnahmekomitee der Unternehmen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Süden und dem Norden Südkoreas am 16. Februar auf einer Pressekonferenz vor dem Regierungsgebäude in Seoul einen Protest gegen die Regierung, die den Schadenersatz nach dem Abbruch der Nord-Süd-Beziehungen ablehnt.